Gewiss, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab. Fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde.